kleinen Es finden, wenn meine Hände so zittern. Scheiße, scheiße, scheiße. 5 harte Zentimeter für dich.

We'll be right back. anderen Musik da sein. Thank you. Yeah. agieren, so eine Art Widerstandskämpfer, weil sie Frauen und Kinder in den Bus zum Heulen bringen. Denen kann man eigentlich nur noch zurufen. Schieß rein!